Stresemanns Stellung in der großen Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln und Stresemanns Beziehungen zur ausländischen Freimaurerei. Am 3. Juni 1927 erschien im Berliner Tageblatt Nummer 260 ein Artikel »Politische Freimaurerei«. Der Artikel ist offensichtlich von einem humanitären Freimaurer geschrieben. Der Artikel brachte zum ersten Male die Entrüstung der humanitären Freimaurerei über die nationalen und völkischen Phrasen der altpreußischen Freimaurerei in die Öffentlichkeit. Es sollte der altpreußischen Freimaurerei in der Öffentlichkeit gezeigt werden, dass die altpreußische Freimaurerei dieselbe internationale Grundeinstellung hat wie die humanitäre Freimaurerei. Zur Begründung verwies der Artikel unter anderem darauf, dass der altpreußische Freimaurer Stresemann, als er in Genf seine große Antrittsrede hielt, sich der internationalen Freimaurerzeichen bedient habe und dass ein Angehöriger des französischen Großorients, der Bruder Briand, dem deutschen Außenminister geantwortet habe. Die maßgebende Stelle des Artikels lautet: Es ist derselbe Mann, der kürzlich von Goethes freimaurerischer Betätigung geplaudert hat und der bei einer großen Gelegenheit, nämlich bei der Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund, in einer Rede, die die Vertreter fast aller Völker der Erde mit Jubel aufnahmen, mit einer der maurerischen Phraseologie entnommenen Wendung vom göttlichen Baumeister der Welt sprach. Aber er gebrauchte damals nicht nur die Wendung, sondern er stand dabei auch im Zeichen, das heißt, er sprach in einer Haltung und mit Gesten, die dem Freimaurer von besonderer Bedeutung und dem Angehörigen des Großorients von Frankreich durchaus geläufig sind. Und ein Angehöriger dieses Großorients hatte dem deutschen Staatsmann zu antworten. Der deutsche Mann heißt Stresemann, der Franzose heißt Briand. Der deutsche Außenminister spricht also als Vertreter des Deutschen Reichs in einer Geheimsprache und mit Gesten, die der deutsche Staatsbürger nicht versteht, die aber dem französischen Freimaurer des Großorients durchaus geläufig sind. Auch diese Tatsache beweist, dass die Freimaurerei nach Organisation und nach Weltanschauung eine internationale ist. Zeuge Habicht sagte über den Artikel vom 3. Juni 1927 Folgendes aus: Zu dem Aufsatz im Berliner Tageblatt vom 3. Juni 1927, nach welchem Stresemann beim Eintritt Deutschlands in den Völkerbund im freimaurerischen Zeichen stand, bemerke ich, dass meine Großloge der profanen Presse im Einverständnis mit Stresemann eine Berichtigung dieser Mitteilung schickte. Wie sich Stresemann zu der Mitteilung des Berliner Tageblatt im Einzelnen stellte, ob er das Ganze oder einzelne Teile der Mitteilung bestritt, weiß ich nicht mehr. Hierzu wird bemerkt, wir haben uns in Berlin bei der Redaktion des Berliner Tageblatts persönlich bemüht, die von Habicht erwähnte Berichtigung zu finden. Die Berichtigung ist aber nicht vorhanden. Über seine weiteren Beziehungen zu Stresemann gab Habicht Folgendes an: Ich bekenne mich zu dem von mir überreichten und verfassten Artikel im ersten Morgenblatt der Vossischen Zeitung Berlin vom 10. Oktober 1929, in dem der Satz enthalten ist: Überhaupt ist von Stresemann zu sagen, dass er als treues und sich dem ganzen unterordnendes Glied seiner Großloge auch dadurch bekundet hat, dass er, der große Staatsmann mit dem weiten Blick und den großen Erfolgen seines Lebens, sobald freimaurerische Fragen, seien es die Fragen internationaler Beziehungen oder Fragen des inneren Lebens der Großloge an ihn herantraten, stets ehe er Entscheidungen traf, mich um Rat und Richtlinien bat. Hierzu bemerkte ich, Stresemann war im vierten oder im fünften Grade. Er hat mich unmittelbar, zum Beispiel vor seinem Tode, um Rat gefragt, als ihn der oberste Rat der französischen Freimaurerei zum Ehrenmitglied ernennen wollte. Dieser oberste Rat besteht aus Mitgliedern der französischen Großlogen. Stresemann starb kurz nachdem er mir in dieser Angelegenheit geschrieben hatte. Es ist mir bekannt, dass Stresemann ein Vertreter der Pan-Europa-Idee war. Stresemann hat mich auch um Rat gefragt bei der Frage seines Eintritts in die internationale Freimaurerliga. Ich habe ihm abgeraten, konnte es aber nicht verhindern, dass die internationale Freimaurerliga Stresemann für sich in Anspruch nahm und eine Briefmarke mit seinem Bilde drucken ließ. Ich war öfters mit Stresemann zusammen. Ich sprach mit ihm sehr viel über Fragen der internationalen Freimaurerei. Er hat sich in freimaurerischen Angelegenheiten stets untergeordnet. Er hat mich gefragt, ob er französische Logen besuchen darf. Ich habe das abgelehnt, auch bei italienischen Logen habe ich es abgelehnt. Ich habe auch mit Stresemann über die schweizerische Freimaurerei gesprochen. Zwischen der schweizerischen Freimaurerei und unserer Großloge bestand damals das Besuchsrecht, so dass ich wohl keine Bedenken gegen einen Besuch hatte. Die Fragen, in denen sich Stresemann mir unterordnete, bezogen sich nur auf die Freimaurerei. Diese Angaben sind geschichtlich wichtig. Der Inhalt dieser Angaben dürfte noch nicht bekannt sein. Stresemann sei im 4. oder 5. Grade gewesen. Ob diese Angabe richtig ist, ob Stresemann nicht doch einen höheren Grad besaß, wäre noch nachzuprüfen. Der deutsche Außenminister, der nur als freier, ungebundener deutscher Mann die Belange seines Volkes richtig vertreten konnte, gehörte also einem Geheimbund an. Er war durch Gelübde und Verpflichtungen gebunden, ohne die letzten Ziele dieser Vereinigung zu kennen. Der oberste Rat der französischen Freimaurerei, der Stresemann zum Ehrenmitglied ernennen wollte, umfasst die französischen Hochgradbrüder der Schottenlogen. Diese Tatsache widerlegt die immer wieder auftauchende Lüge, die altpreußischen Großlogen seien national und hätten mit der ausländischen Freimaurerei nichts zu tun. Der französische Oberste Rat wird niemals versuchen, einen Freimaurer, der nur einen niederen Grad angehört, zum Ehrenmitglied zu machen. Inwiefern hatte sich nun Stresemann die französische Hochgradfreimaurerei verpflichtet? War die Erfüllungs- und Locarno-Politik der französischen Hochgradfreimaurerei so willkommen, dass sie den deutschen Staatsmann durch die Ehrenmitgliedschaft noch fester an sich ketten wollte? Welcher Schriftwechsel wurde zwischen Stresemann und dem französischen Obersten Rat geführt? Wer besitzt diesen Schriftwechsel? Wie kommen die französischen Hochgradfreimaurer dazu, Stresemann zum Ehrenmitglied ernennen zu wollen, obwohl Stresemann angeblich französische Logen nicht besuchen durfte? Der Großmeister wusste, dass Stresemann ein Vertreter der Pan-Europa-Idee war. Pan-Europa ist ein Völkermischmasch unter der Zuchtrute der jüdischen und jesuitischen Hochfinanz. Im Übrigen ist Stresemann erst nach seinem Eintritt in die Freimaurerei mit den Ideen über Pan-Europa hervorgetreten. Stresemann hat sich in freimaurerischen Angelegenheiten stets dem Großmeister Habicht untergeordnet. Auf die Frage, in welchen Fällen sich Stresemann dem Hochgradfreimaurer Habicht untergeordnet habe, erklärte der Zeuge Habicht, er wisse dies nicht mehr. Ob die Fälle, in denen sich Stresemann unterordnete, wirklich mit Politik nichts zu tun hatten? Die freimaurerische Weltanschauung durchdringt jedes Handeln, genau wie die römisch-katholische Weltanschauung. Es ist daher nicht möglich, Freimaurerei von Politik zu trennen. Ich verweise auf die folgende geschichtliche Betrachtung. Wesentlich ist ferner, dass Stresemann die Frage seines Eintritts in die allgemeine Freimaurerliga mit Habicht besprach. Ob Stresemann der Liga beigetreten ist, müsste noch nachgeprüft werden. Die Internationale Freimaurerliga ist eine Vereinigung von Einzelmitgliedern regulärer Großlogen. Sie will den internationalen, völkerverbindenden pazifistischen Gedanken der Freimaurerei aktiv pflegen. Die Liga bezweckt, auf dem Wege über die Weltsprache Esperanto die Freimaurerei aller Riten enger zu vereinigen. Liga-Kongresse waren 1927 in Basel, 1928 in Wien, 1929 in Amsterdam, 1930 in Genf, 1931 in Paris. Ein großer Teil der Kongressarbeit der Liga wird in Fachgruppen geleistet. Es bestehen Fachgruppen für Schriftsteller und Journalisten, Ärzte, Juristen, Esperantisten, Jugendorganisationen, freimaurerische Museumskunde, Propaganda zur Abwehr der Angriffe gegen die Freimaurerei und so weiter. Die Jahresmarke der Allgemeinen Freimaurerliga 1930 trägt das Bild Stresemanns.